B1b. Frau Jankowitz, wir haben die Darmspiegelung bei Ihnen für Dienstag, den 16. um 7.45 Uhr geplant. Ist das okay für Sie? Ja, das passt mir sehr gut. Ich erkläre Ihnen die Vorbereitungsmaßnahmen und den Ablauf der Untersuchung. Damit ich den Darm optimal beurteilen kann, ist es sehr wichtig, dass Sie die Darmreinigung genau nach den Anweisungen durchführen, wie sie hier auf dem Begleitbogen stehen. Ich bitte Sie eindringlich, sich daran zu halten, da wir sonst die Untersuchung abbrechen müssen. Ja, ich weiß. Bei meinem Mann mussten Sie es schon mal abbrechen, weil noch so viele Körner drin waren. Ja, das ist sehr ärgerlich, wenn sich jemand nicht an die Anleitungen hält. Deswegen dürfen Sie auch 3 Tage vor der Untersuchung kein Müsli, kernhaltiges Obst oder Paprika mehr essen. Auch kein Vollkornbrot? Um ein verwertbares Ergebnis zu erreichen, sollten Sie auf Vollkornbrot verzichten, so ist es. Das gilt selbstverständlich für jede Brotsorte, die Körner enthält. Aber meinen Obstsaft darf ich doch trinken, oder? Wenn Ihr Obstsaft kein Fruchtfleisch enthält, können Sie den am Vortag noch trinken. Sie können sich ganz einfach merken. Vermeiden Sie in den Tagen vor der Spiegelung schwer Verdauliches. Damit erleichtern Sie mir die Arbeit. Sie dürfen an diesem Tag vor der Darmspiegelung... Also am 15. Richtig. Morgens noch ein Frühstück zu sich nehmen und zum Mittag eine Nudelsuppe essen. Ab dann dürfen Sie nichts mehr essen. Am Nachmittag trinken Sie bitte die erste Mischung Abführmittel. Das sind 2 Beutel... Das schmeckt doch so eklig, oder? Toll schmeckt es nicht. Manche Patienten geben ein bisschen Apfelsaft rein. Dann ist der Geschmack nicht so intensiv. Nehmen Sie genügend Flüssigkeit zu sich. Also mindestens 2 Liter Tee oder Wasser. Ob ich mir das alles merken kann? Sehen Sie, Frau Jankowitz, das geht fast allen Patienten so. Deswegen gebe ich Ihnen auch den Zettel mit, auf dem genau draufsteht, was Sie machen müssen, damit der Darm perfekt gereinigt ist.